Am 16. und 17. September 1972 trafen sich in Planegg bei München zum ersten nationaleuropäischen Jugendkongress 1200 junge Nationale aus 15 europäischen Ländern und Gäste aus dem nichteuropäischen Ausland. Dieser Kongress brachte den Beweis: Die nationale Idee verbindet die Jugend, eint die Völker. In seinem Hauptreferat legte Bernhard C. Wincek ein glühendes Bekenntnis für das neue Europa freier Völker ab. Meine sehr verehrten Gäste, liebe Kameraden, wohl kein Aufruf nationaler Deutscher ist nach dem letzten Kriege in so vielen Fremdsprachen nachgedruckt worden, wie jener Text, mit dem Nation Europa und das Monatsmagazin Mut zu diesem ersten nationaleuropäischen Kongress Anfang des Jahres aufriefen. Überall fand dieser Aufruf größte Beachtung, auch und gerade beim politischen Gegner. Besonders die Kommunisten im Westen wie im Osten spuckten und spucken weiterhin Gift und Galle. Und das ist aus ihrer Sicht verständlich. Denn mit dem erfolgreichen, feierlichen Abschluss dieses Kongresses der nationalen Jugend Europas verlieren sie eines ihrer wichtigsten Scheinargumente gegen die nationale Idee. Nämlich die rote Unwahrheit, dass nationales Denken reaktionär und chauvinistisch sei, weil es jede friedliche Verständigung der Völker ausschließe und damit kriegstreibend wirken. Diese Behauptung hat sich als das entlarvt, was sie ist: eine gemeine, hetzerische Propagandalüge der Kommunisten. Das genaue Gegenteil ist der Fall. Nationales Denken verbindet die Völker. Weil wir nationalen Deutschen vorbehaltlos Ja zu unserem Volke sagen, verstehen und achten wir jeden Ausländer, der ebenfalls zu seinem Volke steht. Aus dieser gegenseitigen Achtung und dem Bemühen um Verständnis für den anderen wird sich die nationale Solidarität freier Völker entwickeln. Bisher konnten wir dieses politische Bekenntnis nicht belegen. Mit diesem ersten nationaleuropäischen Kongress der Jugend haben wir den Beweis erbracht. Natürlich passte dieser Kongress, ich sagte schon, unseren Gegnern absolut nicht. Sie haben alles versucht, um ihn zu sabotieren und zu verhindern. Den Vogel in diesem Bemühen, uns Nationalfreiheitliche zu diskriminieren, schoss der Mannheimer Morgen am 5. September dieses Jahres ab. Eine Journalistin namens Brigitte Zander-Spahn war siegesgewiss den Ereignissen vorausgeeilt und verkündete freudig den Mannheimer Zeitungslesern, ich zitiere: Aus dem propagierten ersten nationaleuropäischen Kongress der Jugend in Straubing Anfang September, zu dem rechtsradikale Jugendorganisationen aus Flandern, Österreich, Italien, Spanien und Frankreich erwartet wurden, ist nichts geworden. Übrig blieb von der gefürchteten rechtsradikalen Gegenolympiade nur ein Faschistencamp, wie es Rude Bravo, das Prager Parteiorgan, nennt. Ein Faschistencamp beim Gasthof Mooshäusle in Richtung Dachau, bestehend aus ganzen 6 Jugendzelten. Soweit der Mannheimer Morgen. Nun, meine sehr verehrten Damen und Herren, uns ging es zu keinem Zeitpunkt um eine Gegenolympiade. Und was es mit den kümmerlichen 6 Jugendzelten auf sich hat, das kann man in diesem Saal eindrucksvoll nachprüfen. Wenn sich zu dieser Stunde hier im Saal mehr als 1000 nationale Aktivisten aus 11, so glaube ich mitgezählt zu haben, europäischen Ländern zusammengefunden haben, so deshalb, weil sie erkannt haben, dass das letzte Drittel dieses Jahrhunderts für unsere Völker und für Europa die große geistige und politische Entscheidungsschlacht zwischen dem verstaubten, von Dogmen und Fehlprognosen kreuzlahm gewordenen Marxismus und dem zukunftsbezogenen nationalen Bewusstsein der jungen europäischen Nationalisten bringen wird. Für diese große politische Entscheidungsschlacht gilt es, geistig und organisatorisch gerüstet zu sein. Darum hatten wir uns hier zum ersten Nationaleuropäischen Kongress getroffen. Darum auch wird es der erste einer langen Reihe sein. Bei dieser sich mehr und mehr anbahnenden Auseinandersetzung zwischen Marxismus und zukunftsbezogenem Nationalismus werden zugleich die Reste jener spießbürgerlichen Moral und Wertvorstellung im Abfalleimer der Geschichte landen, die bisher sogenannte erfolgreiche Politik am wachsenden Angebot von Konsumgütern bemessen hat. Die Ereignisse der letzten Zeit haben gezeigt, dass der Marxismus erkennt, wo die tatsächliche kompromisslose Opposition steht. Wir sind es ausschließlich allein, wir die Nationalfreiheitlichen. Unsere Ziele sind dem Marxismus und seinen nützlichen Idioten so verhasst wie dem Teufel das Weihwasser. Meine Damen und Herren, verehrte Gäste, liebe Freunde, was könnten unsere Ziele sein? Was wollen wir? Wir treten für freie, selbstbewusste Völker in einem über das konsequente Selbstbestimmungsrecht geeinten Europa ein, das sich nicht mehr der Knechtschaft durch den Dollarimperialismus einerseits und dem sowjetischen Panzerkolonialismus andererseits schämen muss. Es ist geradezu absurd, dass über 300 Millionen Westeuropäer den sogenannten Schutz von 210 Millionen Amerikanern benötigen, damit sie nicht vor 250 Millionen Sowjetrussen zittern müssen. Wer diese Absurdität der Lage erkennt, muss einfach Tag für Tag dafür eintreten, dass jene Großmacht Westeuropa auf der Grundlage freier und gleichberechtigter Völker schnellstens geschaffen wird, die sich weder vor weiterer Überfremdung durch die USA noch vor dem Marschtritt der Roten Armee zu fürchten braucht. Wir streiten für Freiheit und Selbstbestimmung für alle europäischen Völker. Darum ist uns der Status quo in Europa verhasst. Darum werden wir uns niemals mit einer Politik abfinden, die von der Sicherung des Friedens zwar spricht, aber auch dann noch davon redet, wenn Tag für Tag in Deutschland Minen explodieren und Schüsse fallen. Wir sind der Auffassung, dass die Ausbeutung der über tiefen psychologische Tricks unmündig gemachten Konsumentenmasse durch den Spätkapitalismus im Westen der Ausbeutung des Proletariats durch die Kommunisten im Osten entspricht. Darum richtet sich unsere Arbeit sowohl gegen den Kommunismus als auch gegen die Auswüchse des Spätkapitalismus. Unser Ziel ist die Gemeinschaft des Volkes. Wir sind der Auffassung, Eigentum verpflichtet zum gemeinschaftsbezogenen, mitmenschlichen Denken und Handeln. Wir wollen die Herz- und skrupellose Profitraserei einerseits und den reinen Materialismus, sprich Marxismus, andererseits überwinden. Den Kampf zwischen Kapitalismus und Kommunismus halten wir für ein Scheingefecht, da wir den Kommunismus als eine überhöhte Form des Kapitalismus, nämlich als selbstherrlichen, unduldsamen und ausbeuterischen Staatskapitalismus begreifen. Freilich, in unserer Wirtschaftsvorstellung haben das Privateigentum weitester Volkskreise und das freie, auf die Gemeinschaft bezogene Unternehmertum aller Schichten den zentralen Platz. Die bessere und gerechtere nationale Ordnung ist nicht durch gewaltsame Enteignung, Verstaatlichung oder Gleichschalterei, sondern nur durch ein neues, gemeinschaftsbezogenes, partnerschaftliches Bewusstsein aller Arbeitenden und Leistenden unseres Volkes zu erreichen. Unser Ziel, ich sagte es, ist die Gemeinschaft des Volkes, in der, um es theoretisch zu sagen, Kapital und Arbeit gleichwertig beurteilt und bewertet werden. Wir bekennen uns bewusst und vorbehaltlos zu unserem Volk. Darum, ich sagte es schon, verstehen und achten wir jeden Ausländer. In dieser gegenseitigen Achtung sehen wir die Basis, auf der die Solidarität aller nationalen Kräfte unseres Volkes und unserer europäischen Brudervölker zur gemeinsamen Aktionsfront gegen Unterdrückung, wirtschaftliche Ausbeutung und gegen den von den imperialen Großmächten bewusst gesteuerten Bruderzwist wachsen kann. Wir streiten für mündige und freie Völker. Das setzt jedoch gebildete und freie Menschen voraus. Darum wirken wir unermüdlich für eine informierte Bürgergemeinschaft, die nicht mehr von den Meinungsmonopolisten der jeweils Herrschenden abhängig ist. Unsere Hauptforderung in diesem Zusammenhang lautet: Demokratisiert endlich das Fernsehen! Freie Meinungsäußerung. Freie Meinungsäußerung für jede politische Richtung in Funk, Presse und Fernsehen. Für jede politische Richtung, also auch für uns. Wir müssen feststellen, heute unterliegen gerade wir Nationalen einem unerträglichen Meinungsterror hier in diesem Lande. Wer nicht in geistigen Schablonen denken will, wer für absolute politische Chancengleichheit für alle Parteien und Gruppen in diesem Lande eintritt, wer warnend darauf hinweist, dass wir einer totalen linkslastigen Meinungsdiktatur ausgeliefert sind, wer dagegen ist, dass die jeweils Herrschenden unseren Staat, die Beamten und die Institutionen als ihr Parteieigentum betrachten, wer fordert, dass das Volk in einem viel größeren Maße bei entscheidenden politischen Fragen unmittelbar mitbestimmen müsste, der wird nach allen Regeln der Kunst diktatorischer Staaten erledigt. Im Osten mit Gefängnis- und Justizterror, im Westen mit der demokratischen Methode der Verteufelung und des Rufmordes. Diese Art der Politik klärt die Fronten. Rosarote, knallrote und kommunistische Reaktionäre stehen den zumeist jungen und entschlossenen nationalfreiheitlichen Demokraten gegenüber. Dazwischen das zigmillionenfache Mittelfeld der Gleichgültigen, der Un- und Falschinformierten, der Postenjäger und der Angepassten, der sogenannten Pragmatiker und der konsumtrunkenen Haste was, biste was Philosophen. Wir werden dieses riesige Zwischenfeld nicht in seiner Gesamtheit zum Denken, nicht zur Bereitschaft bewegen können, Verantwortung und die Last der politischen Mitbestimmung in wichtigen Fragen der Nation zu tragen. Das wollen wir auch nicht, weil es unsere Kräfte übersteigen würde. Was wir wollen, ist der ständige, unermüdliche Einbruch in dieses wohlstandserschlaffte und geistig träge Mittelfeld. Stück um Stück werden wir uns vorarbeiten und mit jedem Zentimeter, den wir an politischem Spielraum gewinnen, wird das Selbstverständnis unseres Volkes als Machtfaktor gegenüber den Parteibonzen, den Apparaten und der geistigen und politischen Unterdrückungsmaschinerie wachsen. Wenn das Volk den Konsum- und Wohlstandsterror durchschauend entdeckt, dass es eine ungeheure Macht ist, stärker als alle Panzer, Bomben, Minenfelder und dollarschweren Superkonzerne dieser Welt, dann liegt der Weg frei zur tiefen, fundamentalen Demokratie, zur Mitbestimmung für das Volk. Erst dann kann man eine Volksbildung auf breitester Basis einleiten, die aus Konsummaschinen im Westen und aus Proletariern im Osten freie Menschen, freier Völker werden lässt. Jedes andere Patentrezept ist Augenwischerei. Nicht durch hysterische Demokratisierungsversuche aller möglichen Einrichtungen, auch nicht durch revolutionäres Getue und schon lange nicht mit Bomben und Terror ist die Macht des Volkes, die nationale Selbstbestimmung zu erreichen, sondern nur durch intensive Bildung unserer Mitarbeiter und Einzelkämpfer. Und damit das nicht falsch verstanden wird, wenn ich das Wort Einzelkämpfer in den Mund nehme, das sage ich wiederum für die Herren, bei denen jetzt der Bleistift über das Notizpapier flitzt. Ich meine damit nicht etwa Einzelkämpfer, die Bomben legen oder Terror machen, sondern politische Einzelkämpfer, die die neue geistige Idee in unser Volk hineintragen. Wir jungen Nationalfreiheitlichen haben in unseren Tagen, da Gott und die Welt berechtigterweise nach Mitbestimmung und mehr Demokratie verlangen, kein Verständnis dafür, dass ausgerechnet die lebenswichtigsten Fragen der Völker und Nationen von selbsternannten politisch einseitigen Friedens- und Versöhnungsaposteln geregelt werden. Was ist das für ein Friede? Was für eine Versöhnung und Entspannung in Europa, wenn jene, die diese großen Worte beim Klang der Sekt- und Cocktailgläser lauthals und selbstgefällig verkünden, morgen jedoch vom Aufschrei des Volkes nach mehr Freiheit, nach mehr Demokratie und nach mehr Menschenwürde, wie in Polen wenige Tage nach Unterzeichnung des Warschauer Vertrages geschehen, hinweggefegt werden. Was ist das für eine Entspannung? Keine UNO. Keine UNO. Kein Kreml-Boss. Kein US-Präsident und erst recht kein Willy Brandt können den Frieden in Europa, vorausgesetzt sie wollten ihn tatsächlich alle, sicherer machen. Diese gigantische Aufgabe können nur wirklich freie, zum Ausgleich bereite Völker auf der Grundlage von gleichem Recht und Gesetz meistern. Aber unsere Völker in Europa, sowohl im Osten wie im Westen, sind eben in letzter Konsequenz nicht frei. Am härtesten hat es dabei uns Deutsche getroffen. Wir sind, und das muss uns allen klar sein, wir sind eine geistig, militärisch, wirtschaftlich und damit politisch besetzte Nation. Wir, ja selbst die Herrschenden in diesem Lande, sind zu willigen Figuren auf dem Schachbrett der imperialen Weltpolitik der beiden Machtgiganten UdSSR und USA umerzogen worden. In diesen Tagen nun sollen wir die letzte Lektion eingetrichtert bekommen. Die Parole lautet dabei, wie lebe ich vergnügt und wohlstandsbewusst ohne die Teilung Deutschlands, die ungezählten Morde, die Minen und Todesstreifen quer durch Europa, ohne die permanente Umerziehung überhaupt, als etwas Bedrohliches und Menschenunwürdiges zu empfinden. Jene sogenannten europäischen Politiker, die meinen, die Teilung Deutschlands und der damit verbundene ständige wirtschaftliche und politische Aderlass der unberechenbaren Deutschen sei die einzige Garantie für einen dauerhaften Frieden in Europa, betrügen sich, ihr Volk und diesen Kontinent. Ohne eine fundamentale Neuordnung Europas auf der Grundlage des konsequenten Selbstbestimmungsrechts für alle Völker, ohne eine gerechte soziale Ordnung, ohne einen faktischen Abbau von Grenzen, Drahtverhauen und Todesstreifen, ohne einen schrittweisen Zusammenschluss zu einem freien, geeinten Europa selbstbewusster Völker, das letztlich gemeinsame Wirtschafts-, Außen- und Verteidigungspolitik betreibt, werden wir alle, ob Deutsche, Franzosen, Engländer oder wer immer, politische Handlanger unmündiger Objekte bleiben, die man beliebig verplant und ausnutzt. Das ist unsere Situation. Wir müssen also den mörderischen Status quo in Europa überwinden, wenn wir als freie Menschen, freier Völker leben wollen. Vor allem dürfen wir nichts unternehmen, was diesen durch imperiale Machtpolitik geschaffenen Status quo festigen kann. Darum erklären wir verfassungstreuen Deutschen auch an dieser Stelle mit allem Nachdruck die Schandverträge von Moskau und Warschau für null und nichtig von Anfang an. Die große politische Entscheidungsschlacht zwischen der Reaktion aller Schattierungen und dem zukunftsgerichteten nationaleuropäischen Bewusstsein bahnt sich unausweichlich an. Wir, die nationale Jugend Europas, sind bereit, diese Herausforderung anzunehmen. Bei allem Zorn und Abscheu über die verfassungswidrigen Ostverträge können wir eines feststellen. Mit der Ratifizierung dieser sowjetischen Westverträge ist die Katze aus dem Sack. Ist alles geklärt. Ein Engländer fasste das unlängst in die treffenden satirischen Worte, und das ist vielleicht gerade in Anbetracht der auf uns zukommenden Wahl interessant. Ich zitiere: Die Gesinnungstäter Fram, Brandt und Wehner und die Gelegenheitskomplizen Scheel und Barzel haben das Stück vollbracht, das deutsche Volk restlos hinters Licht zu führen. Da die Katze jetzt aus dem Sack ist, sollten SPD und CDU wenigstens jetzt so ehrlich sein, sich dem Wähler, der kaum noch eine Wahl hat, als Einheitspartei zu präsentieren unter der Leitung von Leonid Rainer Fram. Der politische Illusionist, unser Bundeskanzler Brandt, beteuert bei jeder passenden und unpassenden Gelegenheit, die junge Generation solle unter den Folgen der Sünden ihrer Väter nicht länger leiden. Darum auch müsse endlich ein Schlussstrich unter die Vergangenheit mit diesen Ostverträgen gezogen werden. Wir jungen, verfassungstreuen Deutschen stellen dazu fest: Herr Brandt, uns jungen Deutschen wäre es viel lieber, wenn wir in Zukunft nicht unter den schweren und unverzeihlichen politischen Sünden Ihrer Regierung zu leiden hätten. Denn es ist unsere, der Jugend Zukunft, die Sie in diesen Verträgen gegenüber dem sowjetischen Imperialismus aufs Spiel setzen. Das Presse- und Informationsamt der Bundesregierung, noch ein letztes Wort zu innerdeutschen Belangen, erklärt in teuer bezahlten Anzeigen: Wir haben einen Bundeskanzler, der sich zu einer moralischen Politik bekennt. Wir jungen Deutschen fragen: Herr Brandt, was ist das für eine moralische Politik, Was soll man von Ihnen und Ihrer Politik halten, wenn Sie einerseits unablässlich die Schrecken der jüngsten deutschen Vergangenheit anprangern und zugleich die Regime in Griechenland, Portugal und Spanien verurteilen, aber andererseits sich nicht scheuen, Kommunist Willi Stoff nach unserer Gesetzgebung einem heimtückischen Schreibtischmörder und Bolschewist Leonid Breschnew, der Andersdenkende vorzugsweise in Irrenheuer pressen lässt, freundschaftlich die Hand zu drücken. Wir jungen nationalen Deutschen stehen unwiderruflich auf der Seite der Moral und des Völkerrechts. Darum lehnen wir diese Verzichtspolitik aus tiefstem Herzen ab. Wir jungen Deutschen verachten zutiefst die westdeutschen Verzichtskräfte, die sich offensichtlich fremden Interessen mehr verpflichtet fühlen als ihrem eigenen Volk. Walter Scheel prägte nach seiner Moskau-Reise 1971 die entlarvenden Worte: Wir sollten beginnen, den Vorteil des anderen auch als eigenen anzusehen. Walter Scheel möge sich nicht sorgen. Er und Willy Brandt haben es in dieser Richtung zu wahrer Meisterschaft gebracht. Meine Damen und Herren, so erschütternd und schmachvoll unsere heutige Situation nicht nur in diesem Lande auch sein mag, wir jungen Nationalen wissen, die Brandts und Barzels, die Strauß und Wehners, die Scheels und Honeckers kommen und gehen. Was aber bleibt, ist Deutschland, und darum sind wir aufgerufen. Man wird uns auch gerade nach diesem Kongress in diesem Lande und auch wegen dieses Bekenntnisses zu Deutschland in der Zukunft mehr denn je verfolgen und mundtot zu machen versuchen. Aber wir schleudern voller Verachtung den mächtigen Anerkennungsfanatikern, den mächtigen Status Quo-Fetischisten in Ost und West die deutschen Lutherworte entgegen. Stoßen können sie, fällen können sie nicht, schlagen können sie, zwingen können sie nicht, martern können sie, ausrotten können sie, verbrennen, ertränken und aufhängen können sie, zum Schweigen bringen, das können sie nicht. Rückblickend kann man feststellen, dass seit 1918, da das Alte in Europa zusammenbrach, die Suche nach der neuen Ordnung, nach einem Weg nach vorn, nicht abgerissen ist. Dieser Kontinent und seine Völker sind bei eben dieser Suche manchen Irrweg gegangen und mussten dafür mit zwei großen, verhängnisvollen Bruderkriegen teuer genug bezahlen. Jetzt ist die Zeit reif. Sie kann nur uns Nationalfreiheitlichen aller Länder gehören, die wir für das große Europa friedlich geeinter, mündiger und selbstbewusster Völker eintreten. Eine andere, so scheint es mir, eine andere Alternative gibt es nicht. Wir wollen hier einmal ganz klar feststellen: Die Marxisten hatten mehr als 50 Jahre Zeit zu beweisen, was ihre Ideologie wert ist. Uns wird beim Anblick der Berge von Millionen und Abermillionen erschlagenen Andersdenkenden und beim Miterleben der Diktatur über das Proletariat speiübel. Zwei deutsche Willis sind nicht nur für unser Volk, sondern auch für unseren Kontinent, meine ich, genug. Aber ich meine, beide sind nicht so bedeutungsvoll, dass man wegen ihnen und ihrer Politillusionen verzweifeln müsste. Im Gegenteil. Denn das Schicksal Deutschland und damit des Kontinents wird letztlich nicht von den Jahrgängen des blutroten Willi Ost und auch nicht von denen des rosig-roten Willi West abhängen, sondern ist einzig und allein abhängig vom Verhalten der nachwachsenden jungen Generation. Unsere Stunde kommt. Wenn die Guten nicht kämpfen, siegen die Schlechten, sagt Plato. Wir jungen Deutschen und wir jungen Nationalen aus allen Ländern wollen politisch kämpfen, weil wir das Regiment der Mittelmäßigen, der Korrupten, der Profitgeier und Finanzhöhen, aller Schattierungen, der politisch Schlechten also, nicht endlos ertragen können, ohne vor uns die Achtung zu verlieren. Täuschen wir uns nicht. Ich sagte schon, wir alle gehen schweren Tagen entgegen, denn die Reaktionäre aller Schattierungen, gemästet durch fette Pfründe und weiche Aufsichtsratssessel, durch Beitragsgelder fleißiger und letztlich betrogener Arbeitsbienen und durch vergoldete Parteibücher, verstehen sehr wohl die Zeichen der Zeit. Sie wissen genau, nur wir, die Nationalen aller europäischen Völker, sind für sie eine echte, eine fundamentale, eine grundsätzliche Gefahr. Und zwar, weil wir uns unser Gewissen nicht abkaufen lassen, darum bekämpfen sie uns und darum fürchten sie uns so sehr. Darum erklärt man zum Beispiel nationale Deutsche zu politischem Freiwild, dass jeder Lump ungestraft begeifern, verhöhnen, benachteiligen, schinden und verleumden darf. Es ist Nacht in Deutschland und in Europa. Ein altes Sprichwort sagt jedoch, vor Sonnenaufgang ist es am dunkelsten. Wir sehen uns nicht nur mit ganzem Herzen nach diesem Sonnenaufgang, sondern wir glauben unerschütterlich an ihn. Aus diesem Glauben schöpfen wir den ungebrochenen Willen zur Tat. Darum sind wir, die nationale Jugend Europas, fest und unerschütterlich überzeugt. Wir werden siegen. Dankeschön. Nous nous excusons auprès de nos camarades francophones et de civilisation latine de ne pas être en mesure, pour des raisons de temps, de traduire le discours prononcé par Monsieur Vinček. We apologize for not being in a position, for reasons of time, to translate Mr. Vinček's speech. Liebe Freunde, wir werden jetzt im Anschluss die Nationalhymnen spielen und die österreichischen Teilnehmer haben mich gebeten, Folgendes bekannt zu geben. Auf Wunsch der österreichischen Teilnehmer wird anstelle der derzeitigen österreichischen Bundeshymne gemeinsam mit der Bundesrepublik Deutschland die alte Heidenhymne gespielt. Dänemark. Flandern. Frankreich. Irland. Italien. Niederlande. Norwegen. Schweden. Schweiz. Spanien. England. Deutschland. Dies war der erste nationaleuropäische Jugendkongress. Arbeit und Begegnung waren die Leitmotive des Kongresses, an dem ein gemeinsamer Aufbruch begann. Hier trat, stellvertretend für Hunderttausende und Millionen in Nord und Süd und Ost und West, eine Jugend an, die sich als Träger einer großen Überlieferung weiß und die zu neuen Ufern strebt. Das große Ziel heißt: ein geeintes, friedliches Europa freier und brüderlicher Völker.